Hallo, meine lieben Freunde, ich habe ja schon Videos aufgenommen über Meditieren, wie man meditieren kann. Ich habe Anleitungen gegeben, wie man selbst lernen kann, die eigenen Meditationen zu machen, was ja ganz wichtig ist. Auch bei meinen Herzmeditationen ging es ja nie darum, dass ich euch etwas vormeditiere, sondern dass ich euch eben Anleitungen gebe, zeige, wie man meditiert. Weil ich habe gemerkt, dass die meisten Christen in den deutschsprachigen Ländern, eigentlich in den meisten Ländern dieser Welt, die haben keine Ahnung, was bedeutet es zu meditieren. Und die Meditation meines eigenen Herzens, die hat in meinem Leben so viel bewirkt. Ich wäre heute nicht da, wo ich heute bin, hätte ich nicht gelernt, wie wichtig es ist zu meditieren. Und ich habe schon klar gezeigt, wie das geht. Ich habe ja auch Meditationsübungen gemacht. Ich habe Leute angewiesen, angeleitet. Aber jetzt möchte ich noch etwas sagen, was mir einfach wichtig ist, obwohl eigentlich bräuchte das nicht wirklich gesagt werden, aber ich möchte es dennoch sagen. Einfach, damit ich es klar ausgedrückt habe und damit ich mir selbst nicht irgendwann Vorwürfe machen brauche, ich habe Dinge nicht klar beim Namen genannt. Wenn ich rede von der Herzmeditation, und ich befasse mich mit dem ja seit mehr als 30 Jahren, von der Bibel her und auch auf wissenschaftlichem Gebiet. Und wenn ich rede von der Herzmeditation, dann bin ich überzeugt davon, dass das in unserem Leben unwahrscheinlich viel bewirkt. Das ändert in unserem Herzen so viel, das ändert auch die Struktur unseres Gehirns, unser ganzer Körper ändert sich und wir erleben das, was wir im Herzen meditieren und im Herzen ergreifen. Schau, du wirst immer haben, was dein Herz glaubt. Auch Portugiesisch, schön hier auf meinem T-Shirt. Und dann habe ich Folgendes gemerkt. Und das hat mich schon bewegt. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier ein sehr kurzes Video aufnehme, um diese Dinge einfach klarzustellen. Nämlich, wenn ich von biblischer Meditation rede, dann rede ich nicht vom positiven Denken. Obwohl die biblische Meditation positives Denken ist, ist positives Denken nicht biblische Meditation. Ich sage das noch einmal. Obwohl biblische Meditation positives Denken ist, ist positives Denken nicht unbedingt biblische Meditation. Warum? Weil ich kann ja anfangen, die gleichen Prinzipien der Meditation und der Herzmeditationen, die ich euch beigebracht habe, die gleichen Prinzipien, die kann ich anwenden auf so vielen Gebieten meines Lebens. Und immer wieder habe ich gemerkt, wie dann Leute diese Gebiete oder diese Meditationen anwenden auf selbstsüchtige, egoistische Weise, wo sie ihre eigenen Träume erleben wollen, wo sie anfangen, im Herzen Dinge zu träumen, Bilder aufzumalen, immer dieses innere Herzgespräch zu führen, damit sie dann das haben, was sie haben wollen. Und wisst ihr, was die tragische Sache ist? Die tragische Sache ist, dass es ja funktioniert. Wenn ich im Herzen die Dinge sehe, ergreife, jetzt schon erlebe, die Wissenschaft, die bestätigt uns ja das auch. Und wie viele Sportler, die Jesus nicht kennen, die mit Gott nichts auf dem Hut haben, die arbeiten ja mit der Meditation, die nennen das halt mentale Übung oder mentales Training. Aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes, weil das Denken geht ja vom Herz aus, wie ich es von der Bibel her verstanden habe. Und ich möchte einfach betonen und klarstellen, ich, Reinhard, bin kein Coach und ich lehre kein positives Denken und kein mentales Training. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich lehre die Bibel und die Wahrheit der Bibel und das, was die Bibel biblische Meditation nennt. Und darum, biblische Meditation ist positives Denken. Weil wenn ich meditiere darüber, ich bin heil in seinen Wunden, ist das sehr positiv. Unwahrscheinlich positiv. Aber positives Denken ist nicht unbedingt biblische Meditation, weil ich im positiven Denken alle meine egoistischen, selbstsüchtigen und egozentrierten Wünsche hineinpacken kann. Und da bin ich eben jemand, der sich mal positionieren möchte und sagen will, alles, was selbstsüchtig ist, was egoistisch ist, was deine Träume sind, deine Wünsche sind, wo es um dich geht, wo das, was du willst, haben willst, mach damit, was du willst, aber das ist nicht das, was ich dich lehre. Ich lehre dich, dass im vollbrachten Werk des Kreuzes Gott Fakten drinnen sind, die du im Herzen ergreifen sollst. Ich lehre dich, dass die Verheißungen Gottes du sie im Herzen ergreifen sollst. Und ich lehre dich auch, dass die Liebe nie das eigene Interesse sucht. Das heißt, die Liebe ist nicht selbstsüchtig, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe ist einfach etwas, wo sich immer um Gott und den anderen dreht und nicht selbstsüchtig, egoistisch um sich selbst dreht. Also, wenn ihr die Meditationsübungen macht oder meditiert, wie ich euch das gesagt habe, nehmt, was Gott sagt und darüber sinnt nach. Ich danke euch, dass ihr hier dabei wart und tschüss, bis bald.